Und unter allen Baden dieser Zeit bin ich eine Lilie am Rande eines Felsens, Schreiber, der selig verurteilt ein, der seine Einsamkeit zu einer Verbindung macht zwischen deinem Herzen und dem meinen. Der Ursprung der Deutungen der Welt, der einen neuen Glauben im Atheismus zeigt. Und dennoch derjenige, der dich am meisten verehrt, o Jesus, der jeden Tag Tränen vergießt beim Erinnern an dein Kalvarienleiden für unsere Schuld. Liebe, die ich teile für das Heil der Welt, der den Johannes für unsere Zeiten ankündigte. Ein Reich ohne Trennung und Eigentum, ohne Rassen, die Grenzen ziehen, noch Brüder, die Treue erzwingen. Keine Religionen, die verbieten oder verdammen, sondern uns alle zu einem Haus führen. Die Religion in Babel war nur eine, die einen einzigen Gott in Tausende verwandelte. Die Steine sprechen und Sprachen zergehen, damit ich Millionen junger Menschen lehre. An einer Universität ohne Regeln, Arkadia, Mutter der Brüderlichkeit. Geben Geist und Seele zu lesen, Segnungen, die Gott nie verliehen hat, und sie werden den Korrupten vom Gerechten unterscheiden, indem sie das ganze Schicksal eines jeden Wesens lesen. Denn du gabst mir das Buch des Sandes auf den Wellen von Istanbul. Auf Inseln werden wir deine Reiter sein, vor Horden bettelnder Analphabeten. Nur gut gemeinte Werke, Gesten der einst verachteten Nobles, bewahren die Herde der Gerechten inmitten von Rudeln, die sich zerfleischen.